Good morning. Guten Morgen. So we have done 3 days. Wir haben 3 Tage gemacht. And I hope you like it. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. If not, I'm sorry. Wenn nicht, dann tut es mir leid. It's Daniel's fault. Es ist Daniels Fehler. He suggested this. Er schlug dies vor. Of course it's not Daniel's fault. Natürlich ist es nicht Daniels Fehler. It's your fault because you're supposed to like it. Es ist euer Fehler, weil es euch gefallen sollte. Guys, you know us. We don't shift blame. Leute, ihr kennt uns. Wir schieben die Schuld nicht ab. Okay, let's go to verse 4. Okay, wir gehen zu Vers 4. It is the same Holy Spirit who continues to distribute many different varieties of gifts. Es ist derselbe Heilige Geist, der weiterhin viele verschiedene Arten von Gaben austeilt. I really like this. Das mag ich wirklich. I like the expression because here is what he's saying. Ich mag den Ausdruck, denn er sagt Folgendes. First of all, he continues to distribute this gift. Erstens verteilt er weiterhin diese Gaben. You know, the Holy Spirit loves to make sure that the gifts are spread out. Der Heilige Geist liebt es, dafür zu sorgen, dass die Gaben verteilt werden. Many times I like to say it like this. Oft sage ich es gerne so. If my wonderful wife Debbie would be one of the 3 parts of the Trinity. Wenn meine wunderbare Frau Debbie eine der 3 Teile der Dreifaltigkeit wäre. For sure she would be the Holy Spirit. Wäre sie mit Sicherheit der Heilige Geist. Because she always loves to distribute gifts. Weil sie es immer liebt, Geschenke zu verteilen. You know, when we lived in Goiânia, in my closet, als wir in Guyana lebten, Debbie separated 3 whole drawers. Trennte Debbie in meinem Kleiderschrank 3 ganze Schubladen ab. And she said, these are my drawers. Und sagte, das sind meine Schubladen. I said, sweetheart, you have your own closet, but it's bigger than mine. Ich sagte, Schatz, du hast deinen eigenen Schrank, der größer als meiner ist. Do you know what she said? Weißt du, was sie sagte? No, these are gift drawers. Weißt du, das sind Geschenkschubladen. So Debbie was forever shopping for gifts that whenever we go somewhere or somebody comes to us, she has gifts to give. Debbie war ständig auf der Suche nach Geschenken und sie kaufte diese ein. Wann immer wir irgendwo hingehen oder jemand zu uns kommt, haben wir Geschenke. You know, and the Holy Spirit, he has incredible pleasure to distribute the gift. Und der Heilige Geist hat unglaubliche Freude daran, Geschenke zu verteilen. Oh, Reinhard, if he loves to give gifts so much, why didn't he give me more? He gave you so many. Oh, Reinhard, wenn er so sehr liebt, Geschenke zu verteilen, warum gab er mir nicht mehr? Dir gab er so viele. Ah, you have to wait a few weeks until we get to that. That's all described in 1 Corinthians 14, verse 1. Ah, du musst einige Wochen warten, bis wir dort angelangt sind. Das alles wird in 1. Korinther 14, 1 beschrieben. Remember, 12, 13, 14 is all one context. Erinnere dich, Kapitel 12, 13 und 14 sind ein ganzer Kontext. It just takes us a little while to get there. Es braucht nur ein wenig Zeit, um dorthin zu gelangen. But it's the same context. Aber es ist der gleiche Zusammenhang. So he has incredible pleasure to distribute the spiritual gifts. Er hat eine unglaubliche Leidenschaft dafür, die geistlichen Gaben zu verteilen. But look what it says. Aber schau, was er sagt. It says he continues to distribute many different varieties. Er teilt weiterhin viele verschiedene Arten von Gaben aus. How the church needs to grasp this truth. Wie wichtig ist es für die Gemeinde, diese Wahrheit zu begreifen? Instead of celebrating variety, we have fought variety. Anstatt die Vielfalt zu feiern, haben wir die Vielfalt bekämpft. We have to stop this childish attitude within the church. Wir müssen dieses kindische Verhalten innerhalb der Gemeinde beenden. Everybody has to think the same, believe the same, act the same, do the same. Alle müssen gleich denken, gleich glauben, gleich handeln, das gleiche tun. But the gifts of the Holy Spirit, they are a beautiful variety. Aber die Gaben des Heiligen Geistes sind eine schöne Vielfalt. And once we understand this, we see the Spirit of God in our differences. Wenn wir das verstehen, sehen wir den Geist Gottes in unserer Verschiedenheit. We will begin to appreciate and celebrate the difference. Und wir fangen an, den Unterschied zu schätzen und den Unterschied zu feiern. Just look how Jesus demonstrated this so beautiful to us. Schau, wie Jesus uns dies so schön vorlebte. Look at the 12 disciples that he chose, how different they were. Schau dir die 12 Jünger an, die er ausgewählt hat, wie unterschiedlich sie waren. Their character was radically different from one another. Der Charakter war radikal anders als der des anderen. Even the way they thought, you can clearly see that in the Gospel. gospel. Auch die Art und Weise, wie sie dachten, dies kannst du in den Evangelien deutlich sehen. Look, I give you an example from the natural, because that's what Paul does in 1 Corinthians 12 too. Schau, ich gebe dir ein natürliches Beispiel, denn genau das tut Paulus in 1. Korinther 12, 2. You will see, he shows deep spiritual truth through natural things. Du wirst feststellen, dass er tiefe geistliche Wahrheiten durch natürliche Dinge zeigt. When I was a child in school, I always failed my art class. Als Kind bin ich in der Schule immer im Kunstunterricht durchgefallen. So art for me was a nightmare. Kunst war für mich also ein Albtraum. I couldn't draw, I couldn't design anything, I couldn't paint. Ich konnte nicht zeichnen, ich konnte nichts entwerfen und ich konnte nichts malen. You know, and then of course I married Debbie. Und dann habe ich natürlich Debbie geheiratet. 4 generation of artists. 4 Künstlergenerationen. Debbie's mother could paint beautiful. Debbies Mutter konnte wunderschön malen. So you imagine. Stell dir also vor. There is Reinhard, who's already got a complex because he has absolutely nothing creative in him. Es gibt Reinhard, der schon einen Komplex hat, weil er absolut nichts Kreatives in sich hat. Now he marries Debbie, who is an amazing artist. Jetzt heiratet er Debbie, die eine erstaunliche Künstlerin ist. Now I felt even my complex increased. Jetzt hatte sich mein Komplex sogar verstärkt. Because now there is an artist and I can paint anything. Denn jetzt gibt es eine Künstlerin und ich kann nichts malen. But you know, one day Debbie said something to me that set me free. Eines Tages sagte Debbie etwas zu mir, das mich freigesetzt hat. She said, "Do you know, sweetheart, you are actually incredibly creative." Sie sagte, weißt du, Schatz, du bist wirklich unglaublich kreativ. You just don't express it with a paintbrush and a canvas. Du drückst es einfach nicht mit einem Pinsel und einer Leinwand aus. But you express it in the kitchen when you cook. Aber du drückst es in der Küche aus, wenn du kochst. You know, and I realized I can bake the most incredible bread with the recipe that I myself make. Und ich habe gemerkt, dass ich mit dem Rezept, das ich selbst kreiert habe, das unglaublichste Brot backen kann. I can create food that people go, oh my God, I want the recipe, and I said, sorry, I don't have one, because I just threw these things together. Ich kann Essen kreieren, zu dem die Leute sagen, oh mein Gott, ich will das Rezept, und ich sage, tut mir leid, ich habe keines, weil ich die Sachen einfach zusammengewürfelt habe. You know, and I've learned to celebrate my creativity, which is completely different to Debbie's. Und ich habe gelernt, meine Kreativität zu feiern, die ganz anders ist als die von Debbie. Not paintbrush. Keinen Pinsel. But creating an art in the kitchen. Sondern ein Kunstwerk in der Küche zu schaffen. Debbie is also an amazing cook. You guys all know that. Debbie ist auch eine unglaubliche Köchin. Ihr Leute wisst das. But I'm trying to get this truth to you that stop feeling that you are not important because you're different. Aber ich versuche dir diese Wahrheit zu vermitteln, damit du aufhörst, dich für unwichtig zu halten, nur weil du anders bist. The Holy Spirit loves variety. Der Heilige Geist liebt Vielfalt. You know, it is so clear to see when we flow in the prophetic. Es ist so deutlich zu sehen, wenn wir in der Prophetie fließen. You know, Debbie is very creative. Most of her prophetic words are images that she sees, visions and pictures. Debbie ist sehr kreativ. Die meisten ihrer prophetischen Worte sind Bilder, die sie sieht, Visionen und Gemälde. I'm a guy that is so sensitive, so most of my prophetic words start with a feeling. Ich bin ein sehr sensibler Typ, deshalb beginnen die meisten meiner prophetischen Worte mit einem Gefühl. What do we do? Was machen wir? I need to come to a place where I prophesy just like Reinhard. Ich muss dahin kommen, dass ich wie Reinhard prophezeien kann. No and a million times no. Nein und Millionen mal nein. Let's celebrate the variety of gifts that the Holy Spirit has distributed. Lass uns die Vielfalt der Gaben feiern, die der Heilige Geist verteilt hat. Do you know, when Daniel is at the EPS, weißt du, wenn Daniel an der EPS ist, and when he says, hey, can I share something? Und er sagt, hey, kann ich etwas teilen? I tell you almost every time I sit with my mouth open. Ich sage euch, dann sitze ich fast jedes Mal mit offenem Mund da. The depth that flows out of him is crazy. Die Tiefe, die aus ihm herausfließt, ist verrückt. The way he lets the Spirit of God speak to him is impacting. Die Art und Weise, wie er den Geist Gottes zu sich sprechen lässt, ist eindrucksvoll. What would be if Daniel tries to be another me? Was wäre, wenn Daniel versuchen würde, ein anderer Reinhard zu sein? It would be terrible. Es wäre schrecklich. Because the Spirit of God loves variety. Weil der Geist Gottes Vielfalt liebt. So he will take you and he will flow through you the way he wants to flow through you. Er wird dich nehmen und so durch dich fließen, wie er es möchte. If you let him. Wenn du ihn lässt. If you try to be another whoever, then you're actually destroying variety. Wenn du versuchst, jemand anderes zu sein, dann zerstörst du eigentlich die Vielfalt. Celebrate variety. Feiere die Vielfalt. One of the attributes of the Holy Spirit. Eines der Attribute des Heiligen Geistes. See you tomorrow. Bis morgen.